Abschnitt 31 aus Die Geschichte meines Zeitgenossen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Geschichte meines Zeitgenossen von Wladimir Korolenko. Übersetzt von Rosa Luxemburg. Neue Strömungen. Benjamin Wassiljewitsch Avdjev. Anfang. Unser früherer Literaturprofessor Mitrofan Alexandrowitsch Andrijewski hatte sich doch noch verheiratet und aus Familienrücksichten in eine andere Stadt versetzen lassen. Wir sahen ihn mit Bedauern ziehen, da wir den Mann mit seiner Gutmütigkeit, seinem sanften, verträumten Lächeln und seiner rührenden Anhänglichkeit an die altslawische Weise vom Igorschen Regiment aufrichtig liebgewonnen hatten. Eine Zeit lang blieb das Katheder für Literaturgeschichte unbesetzt, und in den fälligen Stunden pflegte Stepan Jakoblewitsch Ruschtschewitsch zu erscheinen, der den Einfall hatte, uns bei dieser Gelegenheit ausdrucksvollen Vortrag beibringen zu wollen. Er selbst rezitierte mit ziemlich plumper Grazie, mit massiver Stimme, mit allen vorschriftsmäßigen Betonungen und Pausen. Und seine Ansprüche auf ausdrucksvolle Deklamation waren völlig unbegründet. Uns mutete er zu, alle seine Betonungen genau zu kopieren, was uns so gekünstelt und abgeschmackt vorkam, dass wir darüber eine innere Verlegenheit empfanden. Dabei galt der Literaturunterricht kraft irgendeiner Tradition als das interessanteste und geistvollste Lehrfach des ganzen Gymnasialkurses. Mit desto größerer Spannung erwarteten wir den neuen Professor. Einmal verbreitete sich das Gerücht, er sei bereits angekommen, sei noch jung und heiße Avdjev. Einer der Schüler wollte ihn schon in der Stadt gesehen haben und begann gerade laut über die Begegnung zu erzählen, in der Annahme, dass auch diesmal noch der Inspektor einspringen würde. Doch da ging die Klassentür fast gleichzeitig mit dem Glockenschlag auf und auf der Schwelle erschien der neue Professor. Er blieb für einen Augenblick stehen, betrachtete ruhig, wie wir in unserer Überraschung uns schnell in die Bänke drängten, ging dann aufs Katheder und nickte uns unterwegs kurz mit dem Kopfe zu. Da dies die erste Unterrichtsstunde des Tages war, so wartete er schweigend, bis der Primus das obligate Morgengebet vorsagte, setzte sich dann und schlug das Journal auf. Auf seinem Gesicht lag eine leichte Verstimmung. Die Präsenzliste las er gleichsam mit unzufriedener Stimme herunter. Hin und wieder verweilte er bei einem Namen länger und betrachtete den Betreffenden aufmerksam. Als er damit fertig war, stieg er vom Katheder herunter und schritt langsam die Bankreihen entlang. Scheinbar in Gedanken versunken, die mit dem gegebenen Augenblick nichts zu tun hatten. Und ohne zu beachten, dass ein halbes Hundert aufmerksamer, neugieriger Augen auf ihn gerichtet waren und jede seiner Bewegungen musterten. Er war ein junger Mann, vielleicht um 3 Jahre älter als Ignatowitsch, aber bedeutend männlicher und reifer von Aussehen. Seine Physiognomie war keine gewöhnliche. Regelmäßige Züge mit griechischem Profil, große, ausdrucksvolle Augen, volle Lippen, ein feines Schnurrbärtchen und kleiner, blonder Kinnbart. All das war ziemlich hübsch, wollte aber auf den ersten Blick der Klasse aus irgendeinem Grunde nicht gefallen. Überdies trug er enge Beinkleider und Schuhe mit niedrigen Absätzen, während bei uns ganz breite Hosen à la Cossack und hohe Absätze als der Inbegriff des guten Geschmacks galten. Nur ganz raffinierte Stutzer der 6. und 7. Klasse wagten sich schon in engen Hosen zu zeigen. All das bis zum letzten Knopf und den breiten Schößen des blauen Dienstfrackes hatten wir in Augenschein genommen und einer strengen Prüfung unterzogen, während der Professor im Klassenzimmer wandelte. Uns kam diese Ungezwungenheit und dass er so tat, als ob wir alle nicht auf der Welt wären, befremdend und ein wenig herausfordernd vor. Nach einigen Touren blieb er endlich stehen, als ob er die ihn beschäftigenden Gedanken verscheuchte, und umfing die Klasse wieder mit einem aufmerksamen Blick. »Womit haben Sie sich zuletzt beschäftigt?« fragte er. »In der letzten Zeit lasen Stepan Jakoblewitsch vor.« »Was?« »Die Fabeln von Krylow.« Der neue Professor zog ein wenig die Augenbrauen in die Höhe. Wozu? Die Frage kam uns merkwürdig vor. Darüber müsste man doch wohl den Inspektor befragen. Einem fiel es endlich ein, um die leeren Stunden auszufüllen. Ach so, und ließ er auch Sie vorlesen? Jawohl. Schön. Wer von Ihnen kann gut vorlesen? Die Klasse schwieg. Wir alle konnten laut lesen. Einige lasen fließend. Aber gut hatten wir noch nicht vorlesen hören. Nun also, sagte er mit einem ungeduldigen Achselzucken, warum schweigen Sie denn? Wir alle lesen gleich, ließ ich ärgerlich fallen, hatte es aber zu leise gesagt. Avdjev wandte sich zu mir und fragte mich direkt, können Sie gut vorlesen? Nein, sagte ich errötend, das habe ich nicht gesagt. Ich aber fragte gerade danach. Lesen Sie mal vor, wandte er sich an einen der Schüler, der einen Band Krylow vor sich liegen hatte. Jener erhob sich, schlug das Buch aufs Geratewohl auf und fing an vorzulesen. Avdjev verzog das Gesicht. Schlecht, sagte er, lesen Sie alle so? Und gibt es nicht einen, der richtig zu lesen versteht? Nun, und was hatten Sie vorher getrieben? Theorie der Literatur, nach Minin, antworteten mehrere Stimmen. Und was ist Literatur? Schweigen. Stammt von Literä. Nehmen wir an. Und was heißt Literä? Ein schriftlicher Gedankenausdruck. Nicht ganz. Man kann manches niederschreiben, was doch nur ein gedankenloses Zeug abgeben wird. Na, und was ist ein Gedanke? Er blickte uns mit einer drolligen Grimasse an und sagte, überlegen Sie mal jeder für sich. Haben Sie schon im Leben Gedanken im Kopf gehabt? Das war eine offensichtliche Beleidigung. In der Klasse entstand leises Murren. Alle, sagte jemand. Was alle? Alle, denken wir, das heißt, haben Gedanken im Kopf, riefen mehrere Stimmen keck. Der Professor fing an, uns auf die Nerven zu fallen. Sie denken, wiederholte er mit leichtem Achselzucken, Sie denken eben, ob denn die Glocke wohl bald läuten wird. Und Sie denken, dies heiße eben Gedanken im Kopfe haben. Aber Sie irren, Gedanken im Kopfe haben, verstehen Sie wohl, wirkliche Gedanken, das ist etwas ganz anderes. Nehmen Sie Ihre Hefte vor, notieren Sie auf. Und langsam im Klassenzimmer auf- und abwandelnd begann er bei den einfachsten Definitionen. Anfangs lag in seinen Augen, in der Falte zwischen den Augenbrauen, noch dieselbe trübe Verstimmung. Die Entwicklung des Themas fesselte ihn aber sichtlich selber. In sein dunkles Gesicht trat eine tiefe Röte. Er sprach langsam, nachdenklich und frei. Die Vorlesung war offenbar nicht einstudiert. Die Worte fielen ihm ein und die Sätze formten sich eben in dem Augenblick, als er sie vortrug. Sie flogen uns noch nicht erkaltet zu. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und machte Pausen, suchte nach dem schicklichsten Ausdruck, nach einem passenden Wort und wandelte dann weiter, immer zufriedener und heiterer. Das Aufnotieren war keine leichte Sache. Er sprach zwar langsam, wartete aber nicht, bis ihm unsere Federn folgten. Wir hatten aber Lust, alles festzuhalten. Der Rest der Stunde verstrich in dieser Beschäftigung. Als die Glocke ertönte, war ich überrascht, wie schnell die Stunde verstrichen war. Avdjev machte Schluss, nahm das Journal, nickte uns mit dem Kopfe zu und verließ das Zimmer. In der Klasse erhob sich sofort ein lebhaftes Stimmengewirr. Der Eindruck war kein günstiger. »Ne feine Nummer«, sagte einer. »Leute, mit dem muss man sich in Acht nehmen.« »Wo hat man bloß den Teufelskerl vorgeholt?« »Hört mal, er hat uns doch aber beleidigt.« Unter solchen Gesprächen überraschte uns die Glocke zur zweiten Stunde. Ich erinnere mich, dass darauf der Geschichtsprofessor Petrussow eintrat. Das war auch ein Neuer, der nur wenige Monate vor Avdjev sein Lehramt angetreten hatte. Ein junger Herr von kleinem Wuchs, mit einer klugen und energischen Physiognomie. In der Klasse hielt er sich offiziell etwas zugeknüpft, aber doch im Ganzen sympathisch. Sein Unterricht war jedes Mal in zwei ungleiche Teile eingeteilt. Im ersten pflegte er die Aufgaben zu verhören und Noten zu stellen. Wenn er die Feder ins Tintenfass tauchte, um eine Note zu stellen, wurde sein Gesicht jedes Mal nachdenklich und ernst. Er erwog sichtlich mit Sorgfalt alle Für und Wider. Und wenn er darauf mit seiner festen Schrift eine Note ins Journal eintrug, so fühlte man, dass sie mit Überlegung und gerecht gestellt war. Etwa 20 Minuten vor Schluss pflegte er, das Lehrbuch vorzunehmen und es mit der unwandelbaren Phrase aufzuschlagen. Nun also, wir sind da und da stehen geblieben, jetzt wollen wir fortfahren. Und den Blick öfters ins Buch gerichtet, trug er den Inhalt der folgenden Aufgabe vor. Gewissenhaft, gründlich und trocken. Es war uns bekannt, dass er im pädagogischen Rat ebenso gründlich seine Meinung über den und jenen Schüler vortrug, der sich etwa irgendwas hatte zu Schulden kommen lassen. Sein Urteil war stets ebenso nachsichtig wie unerschütterlich. Wir achteten ihn als Menschen und präparierten für ihn gewissenhaft. Die Geschichte erschien uns aber als ein Gegenstand von beträchtlicher Langeweile. Einige Zeit später hat derselbe Petrussow übrigens ebenso ehrlich und objektiv seine eigene pädagogische Befähigung abgewogen, sich selbst eine unbefriedigende Note gestellt und einen anderen Beruf ergriffen. Jetzt betrachtete ich, wie immer, mit Vergnügen sein energisches, breites Gesicht. Durch seinen eintönigen Vortrag klang mir aber die Bruststimme des neuen Literaturprofessors und dessen boshafte Bemerkung ins Ohr: Denken und Gedanken im Kopf haben. Ja, das stimmt, der Unterschied ist einleuchtend. Und doch hat der Mann etwas an sich, was zum Widerspruch reizt. Wie mag die Sache weiterlaufen? Ich zog verstohlen das Heft hervor und begann unter dem Pult die Notizen des vorigen Unterrichts zu lesen, auf die Gefahr hin von Petrussow vermahnt zu werden. Die Vorlesung war formschön und fesselnd. In den Schülerpensionaten unterhielt man sich gleichfalls über den neuen Literaturprofessor. Der Eindruck war auch in den anderen Klassen im Großen und Ganzen derselbe. Avdjev erschien allen rätselhaft und wenig sympathisch. Man beschäftigte sich immerhin mit seiner Person mehr, als dies den anderen neuen Herren gegenüber der Fall war. 3 Tage später kam in die Schule eine Neuigkeit aus der Stadt. Man hatte den neuen Professor betrunken gesehen. Mir gab es einen Stich. Zur folgenden Unterrichtsstunde erschien er nicht. Die einen sagten boshaft, des Katers wegen. Andere meinten, er richte sich in der neuen Wohnung ein. Wie dem auch war, alle fühlten sich enttäuscht, als auf der Schwelle das Journal unter dem Arm wieder Stepan Jakoblewitsch zwecks ausdrucksvollen Vortrags erschien. 2 Tage später schlug eine neue, sensationelle Nachricht wie eine Bombe ein. In unserer Klasse saß ein gewisser Domanjewitsch, ein Jüngling in reiferen Jahren, der in seiner Gymnasiallaufbahn stecken geblieben war und sich gegen uns Kroppzeug wie ein ganz Erwachsener ausnahm. Er war eigentlich ein netter Kerl und guter Kamerad, trug aber äußerlich einen Hochmut zur Schau, als wäre er mindestens ein Universitätsprofessor, der nur durch Zufall mit Knirpsen auf einer Bank zu sitzen kam. An jenem Tage erschien er in der Klasse in ungewöhnlicher Grandezza gehüllt, mit nachlässiger Miene, durch die jedoch die geschmeichelte Eitelkeit deutlich zu merken war, berichtete er, dass er mit dem neuen Professor bereits gut Freund sei. Die Bekanntschaft wurde unter eigentümlichen Umständen geschlossen. Am Abend zuvor ging Domanjewitsch bei Mondschein von einem Besuch heim. An der Ecke der Pappelstraße und der Chaussee bemerkte er einen Herrn, der auf einem Stapel Balken sitzend und seinen Oberkörper hin und her wiegend mit den Passanten Scherzreden wechselte und ukrainische Lieder sang. »Eine Stimme, sage ich euch, großartig«, fügte der Erzähler mit einem gewissen Stolz auf seinen neuen Freund hinzu. Als Domanjewitsch, der den heiteren Herrn nicht erkannt hatte, eben vorbeigehen wollte, rief ihn jener heran. »Herr Schüler, kommen Sie mal her!« Dieser trat heran, erkannte seinen neuen Präzeptor und grüßte. »Wie heißen Sie?« Domanjewitsch bekam, um euch die Wahrheit zu sagen, ein wenig Angst. Es war schon spät am Abend. Den Schülern war es untersagt, die Wohnung um diese Zeit zu verlassen. Und der neue Professor schien ein strenger Herr zu sein. Selber ist er betrunken, wird aber doch beim Direktor Anzeige machen, dachte Domanjewitsch bei sich. Nichtsdestoweniger fasste er sich ein Herz und nannte seinen Namen. »Sehr angenehm«, sagte höflich der Professor und gab ihm die Hand. »Ich bin Avdjew, Benjamin Wassiljewitsch, Professor der Literatur. Momentan, wie Sie sehen, ein wenig betrunken.« Dabei lachte er ein merkwürdig helles und ansteckendes Lachen. Und sich kräftig auf den Arm des Schülers aufstützend, erhob er sich und bat, ihn nach Haus zu geleiten, da er sich in der Stadt noch nicht auskenne. »Weiß der Kuckuck«, sagte er lachend, »ihr habt da ganz komische Straßen, und der Wein von Papa Weintraub, der ist nicht von schlechten Eltern.« »Ich komme heraus, habe mich noch nicht recht umgeschaut. Da stehe ich schon vor dem Schlagbaum. Nun kehre ich um. Da laufen mir irgend so dumme Balken zwischen die Beine. Mein Kopf bleibt immer klar, aber die Beine, hol sie der Kuckuck, die wollen halt nicht mit.« Domanjewitsch brachte den Professor in dessen Behausung hinter dem Teich, wobei er ihn die ganze Zeit freundschaftlich unter den Arm stützte. Zu Hause war Avdjew sehr nett, bot dem Schüler eine Zigarette und ein kleines Gläschen Rotwein an. Er mahnte ihn jedoch dabei, sich niemals zu betrinken und sich nicht zu verlieben. Ersteres sei schädlich, letzteres verlohne sich nicht. Der Bericht machte großes Aufsehen. »Was soll denn das alles bedeuten?«, dachte ich mir mit einem stechenden Schmerz in der Seele, der umso unbegreiflicher war, als mir ja Avdjew jetzt nur noch unsympathischer erschien. »Nun, Freundchen«, machte einer die praktische Schlussfolgerung, »jetzt brauchst du ein ganzes Jahr die Literatur nicht zu ochsen.« »Was soll ich sie ochsen?«, gab Domanjewitsch großartig zurück. »Ich weiß schon vom vorigen Jahr her alles, was er diktierte. Ich, mein Lieber, ich habe schon von der ersten Klasse an Gedanken im Kopf.« Und er begab sich in der üblichen herablassenden Haltung auf seinen Platz. Jetzt hatte er einen neuen Vorsprung vor uns anderen. An einen von uns Stiften hätte sich der Professor kaum um einen derartigen Dienst gewandt. Die Glocke läutete, die Tür ging auf, Avdjew trat ein und stieg mit leichtem, sorglosem Schritt aufs Katheder. Alle Blicke bohrten sich in den Professor, von dem es hieß, dass er gestern betrunken war und dass ihn Domanjewitsch am Arm nach Hause führen musste. Auf dem hübschen Gesicht war jedoch nicht die geringste Verlegenheit zu lesen. Er sah frisch aus, seine Augen glänzten, um seine Lippen spielte ein feines Lächeln. Wie ich dieses Gesicht jetzt aufmerksam betrachtete, wurde ich plötzlich inne, dass es durchaus nicht antipathisch, vielmehr schön und klug war. Und doch, er war ja erst gestern betrunken. Avdjew schlug das Journal auf und begann die Präsenzliste zu lesen. Verdensky, Gordiev, Domanjewitsch. »Hier«, antwortete Domanjewitsch lässig, wobei er sich kaum vom Platze zu erheben geruhte. Avdjew hielt einen Augenblick, blickte den Schüler mit glänzenden Augen an, wie wenn er sich an etwas erinnerte, und setzte dann den Namensaufruf fort. Dann schob er das Journal weg, stützte beide Arme aufs Katheder und fragte, »Haben Sie das vorige Mal alles aufnotieren können, was ich vortrug?« »Jawohl. Und Sie haben es natürlich auch gelernt. Ja, und dann, Herr Domanjewitsch?« Der Name zündete in der Klasse wie ein Funke. Alle Köpfe wandten sich nach dem Aufgerufenen. Der arme Kerl blickte sich erstaunt und hilflos um, als wenn er gar nicht begriffe, worum es sich handelte. In den Bänken entstand unwillkürliches Kichern. Die Physiognomie des Lehrers blieb ernst. »Alsdann, Herr Domanjewitsch wird uns den Inhalt der ersten Vorlesung erzählen. Wie waren wir an die Definition des Gegenstandes herangetreten? Hören wir zu.« Domanjewitsch erhob sich, blieb eine halbe Minute mit gesenktem Blick stehen und sagte dann verlegen, »Herr Professor, ich...« »Ja, was denn?« »Ich hatte heute keine Zeit zu präparieren.« »Heute, na, und gestern und vorgestern?« »Überhaupt, ich...« »Überhaupt, Das ist bedauerlich, Herr Domenjewitsch, sehr bedauerlich. Die Aufgaben werden zu dem Zwecke aufgegeben, damit man sie lernt. Sie hatten 3 Tage Zeit. Haben Sie eine ernste Entschuldigung? Domenjewitsch schwieg. Es tut mir sehr leid, aber er ergriff die Feder und schlug das Journal auf. Zu meinem größten Bedauern bin ich gezwungen, Ihnen eine 1 zu stellen. Fußnote, schlechteste Note in Russland. Nachdem der Strich im Journal eingetragen war, blickte Avdjew auf den armen Domenjewitsch. Unser Patriarch stand da mit einer derart fassungslosen und gekränkten Miene, dass Avdjew den Kopf leicht zurückgebogen laut auflachte. Sein perlendes Lachen war in der Tat eigentümlich hell und ansteckend, wobei die weißen Zähne unter dem feinen Schnurrbart ganz reizend hervorblitzten. Bei uns war im Allgemeinen nicht Sitte, über das Ungemach eines Kameraden zu lachen. Diesmal musste aber Domenjewitsch selbst mit einstimmen. Er zuckte mit drolliger Resignation die Achseln und setzte sich. Der Kasus war erledigt. Wir begriffen, dass sich aus dem gestrigen Vorgang für die Klasse gar keine Schlussfolgerungen ergaben und dass die Autorität des neuen Professors fest begründet war. Zum Schluss dieser 2. Stunde hatte er uns bereits ganz in seiner Gewalt. Nachdem er ebenso wie das 1. Mal formschön und frei im Gehen den Gegenstand erläutert hatte, bestieg er zum Schluss das Katheder, schlug ein mitgebrachtes dickes Buch in elegantem Einband auf und sagte, »Jetzt, meine Herren, wollen wir uns ein wenig erholen. Ich habe Ihnen bereits auseinandergesetzt, was es heißt, in geschlossenen Gedankenreihen zu denken. Jetzt werden Sie gleich sehen, wie manche Menschen in Bildern denken und die kompliziertesten Phänomene durch Bilder zu erläutern verstehen. Kennen Sie Turgenev?« Zu unserer Schande mussten wir gestehen, dass uns Turgenev nur dem Namen nach bekannt war. Bücher zum Lesen bezogen wir damals entweder für bescheidene Leihgebühr beim jüdischen Antiquar, der uns mit arg zerzausten Bänden eines Dumas, Montepin oder Gabriel versah, oder aber aus der Gymnasialbibliothek. Aus dieser verabfolgte uns bis dahin die Bücher Avdjews Vorgänger, Mitrofan Alexandrowitsch Andrejewski. Und das spielte sich immer sehr lustig ab. Einmal in der Woche pflegten wir, die ganze Rotte gegen Abend in die dunklen, hallenden Korridore einzubrechen, die bei dem zweifelhaften Flackern eines Lichtstümpchens, das Andrejewski eigenhändig vorantrug, fremd und geheimnisvoll wirkten und polterten unter Scherz und Geplauder mit dem gutmütigen Literaturprofessor die Treppen hinauf. Er suchte jedes Mal lange nach dem richtigen Schlüssel zur Bibliothektür, drehte ihn dann endlich mit lautem Knall im Schloss herum und stieß die Tür in das große Gelass auf, das an den Wänden mit riesigen schwarzen Schränken bestanden war. Damit war übrigens unsere Freude auch zu Ende, denn was die Schränke in ihrem Schoß bargen, war über die Maßen langweilig. Da waren hauptsächlich erbauliche Erzählungen frommen Inhalts. Die Sonntagsmuse, auch die Soldatenzeitung, hatten sich aus unbekannten Gründen hierher verirrt. Dann der Weltreisende. Wir murrten laut, worauf Andrejewski mit Laune manchmal mit sehr netten Witzen replizierte, so dass wir alle in lautes Lachen auszubrechen pflegten. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als immer wieder Livingstons Reisen zu erbitten, dann Cooks Reisen, dann Arakus Reisen, dann Baker Paschas Reisen und so weiter. Einmal hatte ich sogar die Reise auf den heiligen Berg Atun erwischt. Wenn ich nicht irre, waren das die Episteln des frommen Einsiedlers, von denen mir übrigens trotz meiner damaligen religiösen Geistesverfassung nichts im Gedächtnis haften geblieben ist, als eine anmutige Schilderung des Sturmes und das Entzücken des Verfassers darüber, dass der heilige Nikolaus auf dem Konzil dem Ketzer Arius einen Backenstreich versetzt habe. Der fromme Eremit steht vor dem heiligen Bilde, das eben jenes schlagende Argument der kirchenväterlichen Disputation darstellt, und ihm ist, als ob der Schall der gottgefälligen Handlung noch unter den Gewölben des stummen Gotteshauses vibriere. Wie dem sei, es ist Tatsache, dass sogar ich, der ich verhältnismäßig viel, wenn auch unordentlich und planlos las, der ich bereits die drei Musketiere, den Grafen Monte Cristo und selbst den ewigen Juden von Eugène Sue in polnischer Sprache kannte, damals von Gogol, Turgenev, Dostojewski, Gonczarow und Pisemski nur eine vage Vorstellung hatte. Meine Lektüre war in jener Periode überhaupt viel minderwertiger als ehedem in Zhytomyr. Sie war für mich lediglich eine Unterhaltung geworden und gewöhnte mich an die Auffassung, die schöne Literatur sei nur eine spannende Schilderung von Dingen, die es in Wirklichkeit gar nicht gebe. Zuweilen pflegte ich die Handlungen und Reden meiner Bücherhelden mit meiner Umgebung zu vergleichen und fand, dass kein Mensch je so spricht oder handelt wie jene Personen. Wie ein heller Punkt haftete in meinem Gedächtnis die Erinnerung an den Thomas von Sandomir und noch zwei, drei früher gelesene polnische Werke. Diese standen dem wirklichen Leben näher. Irgendwo, vielleicht gar nicht weit und nicht in allzu ferner Vergangenheit, konnten die Menschen wenigstens so reden und handeln, wie in jenen Büchern geschildert war. Ich ging einmal an einem hellen Herbstabend die stille Pappelstraße entlang und bog dann über einen öden Platz in ein enges Seitengässchen ein. Die Straße lag im Schatten. Hinter den Gärten aber ging zwischen zwei schwarzen Dächern der Mond auf, und auf einem silbernen Hintergrunde zeichneten sich scharf die schwarzen Zweige des entlaubten Baumes. Frappiert durch die schlichte Schönheit dieser anspruchslosen Landschaft blieb ich unwillkürlich stehen. Ich zeichnete gern, freilich meist nur sklavische Kopien verschiedener Bilder. Jetzt aber ergriff mich der leidenschaftliche Wunsch, das Bild, das ich da vor mir sah, in seiner ganzen Einfachheit festzuhalten. Mit den beiden dunklen Giebeln, mit den Zaunpfählen, die sich in dem vom Mondschein erhellten Himmel scharf zeichneten, mit der feuchten Tiefe der schattigen Winkel, in denen man das Gewirr der drinnen verborgenen Gegenstände vermutete, und selbst mit dem Duft des kürzlich gefallenen Regens, den man atmen konnte. Dann gingen meine Gedanken zu den Büchern über, und mir kam etwas in den Sinn, wie wenn man einfach einen Knaben schildern würde, etwa wie ich einer war, wenn man erzählen würde, wie er erst in Zhytomyr lebte, dann hierher nach Rowno übersiedelte, alles, was er dabei empfand, die Menschen, die ihn umgaben, und selbst diesen Augenblick, da er so in der menschenleeren Straße steht und sein geistiges Wachstum an der Vergangenheit und an der Gegenwart misst. Drüben in der dichten, feuchten Finsternis, wo flimmernde Lichter unordentlich zerstreut sind, wohnen hinter den erhellten kleinen Fenstern Menschen. Jetzt trinken sie wahrscheinlich Tee oder essen zur Nacht, unterhalten sich, streiten miteinander, lachen. Und nie besinnen sie sich auf sich selbst und die umgebende Natur, nie messen sie ihr eigenes Ich an allem, was sie umgibt. Möglicherweise bin ich der Einzige in der ganzen Stadt, dachte ich, der ich so dastehe, in den Anblick der Lichter und Schatten verloren, der Einzige, der ich an sie denke und den Wunsch hege, diese Natur und die Menschen so wahrheitsgetreu zu schildern, dass jeder Einzelne und jedes Ding darin seinen Platz findet. Nicht in diesen Worten, doch ungefähr so dachte ich damals bei mir. Und ich empfand darob ein klein wenig Stolz und eine große Niedergeschlagenheit. Ich dachte bloß, dass alles wohl in dieser Einfachheit und Naturwahrheit zu schildern sein mochte, wie ich es jetzt sah, und dass die einfache Geschichte eines Knaben, wie ich einer war, und der ihn umgebenden Menschen interessanter und wertvoller sein mochte als der Graf von Monte Cristo. Auszuführen verstand ich aber damals im Grunde genommen gar nichts. Professor Snachurski hielt mich für einen begabten Zeichner, verlangte aber sorgfältiges Straffieren. Ich hatte im Straffieren eine große Fertigkeit erlangt, war jedoch bei all dieser Kunst nicht imstande, auch nur die einfachste Landschaft nach der Natur zu zeichnen. Mitunter machte ich unser Boot los, ruderte mich an die Insel heran, hielt mitten zwischen Wasserrosen und Linsen still und bemühte mich vom Hafen aus das alte Schloss mit den leeren Fenstern, den hohen Pappeln und den moosumwachsenen steinernen Rittern zu zeichnen. Meine Skizzen machten zu Hause Furore. Ich aber fühlte, dass das nur Striche, Konture, Straffierung war. Nichts von der versonnenen Massivität der ehrwürdigen Ruine war drin. Keine Tiefe in den gähnenden Fensteröffnungen, keine Höhe in den Pappeln mit ihren rauschenden Wipfeln, keine Luft in dem hohen Himmel, keine Durchsichtigkeit im Wasser. Mit dem Gefühl der Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit legte ich jedes Mal Bleistift und Album auf die Bank im Boot und blieb lange regungslos sitzen, in Betrachten versunken, wie um mich langbeinige Wassermücken in ihren weißen Pantoffelchen auf dem Teich herumschoben und das träge, funkelnde Wasser in Bewegung setzten, wie im Schilf die verschmachtenden Frösche matt vorbeiruderten oder wie die Krebse mit ihren Schwänzen den trüben Grund pflügten. Nach einiger Zeit fing die geistige Leere, die mich von der tödlichen Erstarrung des öden Städtchens anwehte, sich zu füllen an. Vor mir stiegen Schatten der Vergangenheit auf. Die verlassene Insel bevölkerte sich, das Schloss erwachte zum Leben, die gähnenden Öffnungen wurden zu Fensterreihen, aus denen glänzende Kavaliere und Damen hinunterblickten. Auf dem breiten Balkon stand eine Gruppe schöner Frauen. Eine von ihnen hielt einen Becher in der Hand, während ein junger Ritter, vielleicht war ich es gar selbst, die Treppe hinaufritt und den Becher aus der Hand der Schönen empfing. Ringsumher ertönten Pistolenschüsse, Schlachtgetümmel, Sporenklirren, Pferdewiehern. Oder ein anderes Bild. Das Schloss wird von Kosaken und Heidamaken überfallen. Die Insel ist in weißen Rauch gehüllt. Jetzt bin ich auf der Seite der Angreifer, mit dem Pöbel, den Kosaken. Überhaupt nahm die Romantik der alten Ukraine unter dem Einfluss der Legenden, die sich um die Schlossruine woben, sowie der flüchtigen Lektüre der Heidamaten Schewtschenkos, die unter uns in Abschriften kursierten, wieder von mir Besitz und erfüllte meine Fantasie mit Gespenstern längst vergangener Kosakenherrlichkeit, Gespenstern, die ebenso tot waren wie die polnischen Ritter samt ihren Schönen. Was kann es im Leben eines gewöhnlichen Knaben und seiner Nachbarn Interessantes geben? Interessant sind ja nur wilde Steppen. Tolle Jagden, Überfälle, Abenteuer, Heldentaten. Versteht sich mit glücklichem Ausgang. Eine Zeit lang fasste ich sogar ein lebhaftes Interesse für die Geographie, und zwar unter dem speziellen Gesichtspunkt der Frage, wo wäre in unserer prosaischen Zeit ein Winkel zu finden, in dem das einstige Saporoscher Kosakenlager wiederhergestellt werden könnte. Und ich war hocherfreut, als ich erfuhr, dass Sadik Pascha Tschaikowski denselben romantischen Phantomen an der Donau, in Anatolien und in Syrien nachjage. Das kosakische Heerlager in der Art, wie es einst hinter den Stromschnellen des Dnieper bestand, brauchte ich für meine mich tief bewegenden fantastischen Luftgebilde. Das war eine Art feenhafter Dekoration jenseits von Zeit und Raum und ohne Zusammenhang mit dem umgebenden Leben. Ein gespenstischer Reigen spannender Erlebnisse, die ich jedoch weder zu packen noch zu gestalten vermochte. Die Träumereien erhitzten nur fruchtlos meine Einbildung und schwächten meine Willenskraft. Wurde es Zeit, von einem solchen misslungenen künstlerischen Ausflug heimzukehren? Dann ergriff ich von der schwülen Luft, wie von den fantastischen Träumen ganz ermattet, mit lässiger Hand das Ruder, und mein Boot zog langsam in seinem Kielwasser eine helle Spur nach, die sich dann still wieder mit Wasserlinsen, Tang und Schlamm überzog. Meine im Wachstum begriffene Seele suchte, wo sie den Überschuss an Kräften, der von den Arithmetiken und Grammatiken übrig blieb, anbringen könnte. Und so wurde sie manchmal abwechselnd von glühenden historischen Gesichten und von religiöser Ekstase beherrscht. Auf dem Grunde meines Bewusstseins regten sich bereits allerlei religiöse Zweifel. Ihnen entgegen erhob sich aber der Drang nach Märtyrertum, nach seelischen Hochflügen, nach Zuständen völliger Hingerissenheit. Einmal ging ich des Morgens in solcher Stimmung in die Schule. Mein Weg führte mich über den Marktplatz, den Mittelpunkt des örtlichen Handels. Rings um den Platz gähnten die offenen Tore der Gasthäuser. In der Mitte drängten sich Bauernwagen. Die Menge lärmte, Gänse schrien, Pferde wieherten. Die Marktweiber priesen mit schriller Stimme ihre Waren an. Da fiel mein Blick unversehens auf die Figur der Jungfrau, die auf ihrer Säule hoch in die Luft ragte. Das war ein örtliches Heiligtum, das der katholischen wie der orthodoxen Bevölkerung gleich teuer war. Jeden Abend pflegte der Nachtwächter, also eine Amtsperson, ein Stümpfchen Licht in die Laterne zu stellen und sie an dem Block in die Höhe zu ziehen. Das Lichtlein hing in dem dunklen Himmel gleich einem winzigen Stern, und über ihm schimmerte undeutlich, geheimnisvoll schön, die bunt bemalte Figur. Man sagte, dass der russische Schulgeistliche in seinem Russifizierungseifer bei den Behörden angeregt hatte, die katholische Mutter Gottes von ihrem Sockel zu entfernen. Jetzt schwebte die geächtete Statue über dem bunten Lärm des Marktes in einer Strahlenglorie der Morgensonne. Es lag in ihr etwas, was mich plötzlich stille stehen und einen Augenblick später entblößten Haupes niederknien ließ. Ich hob den Blick zu der Jungfrau und schlug eifrig mehrmals das Kreuz. Dann erhob ich mich und ging in die Schule, ohne die verwunderten Blicke um mich her zu beachten. Das nächste Mal, als ich wieder an dieser Statue vorbeiging, erinnerte ich mich an mein Gebet vom gestrigen Tage. Meine Stimmung war eine andere, allein ich hörte plötzlich gleichsam eine Stimme, die mir vorwurfsvoll zuraunte. »Du schämst dich wohl zu beten, schämst dich deinem frommen Glauben Zeugnis zu geben, und nur deshalb, weil sich das nicht schickt?« Ich legte sofort meine Bücher auf die Erde und kniete nieder. Jetzt war der Marktplatz leer und die Gestalt des knienden Schülers war deutlich zu sehen. Ich erregte bald die Aufmerksamkeit der jüdischen Makler, der Passanten, einiger Beamten, die sich in ihre Kanzleien begaben. In der Ferne tauchte auf dem Holztrottoir hie und da eine blaue Schüleruniform auf. Wie sehr wünschte ich im Innern, unbemerkt zu bleiben. Seit jener Zeit beherrschte mich eine ganze Weile derselbe peinliche Zwiespalt. Richtig zu beten war ich nicht imstande, dazu fehlte mir die innere Andacht. Allein der Gedanke, dass ich mich schäme, verfolgte mich wie ein Vorwurf. Ich kniete also immer wieder mit innerem Missmut hin, um mich ebenso unbefriedigt zu erheben. Meine Kameraden fingen an, sich über diese Wunderlichkeit aufzuhalten. Ich schwieg jedoch auf alle Fragen. Der Seelenkampf im leeren Raume war qualvoll und unfruchtbar. In dieser Stimmung befand ich mich, als der neue Professor auf der Bildfläche erschien. Nachdem Avdjew uns die Aufgabe für die nächste Stunde auseinandergesetzt hatte, schlug er ein Buch in einem neuen, eleganten Einband auf und las so einfach, als setze er die gewöhnlichste Unterhaltung fort. Mardari Apollonowitsch Stegunow ist ein kleines, altes Männlein, kugelrund mit einer Glatze, einem Doppelkinn, fleischigen Händchen und einem ansehnlichen Bäuchlein. Er ist sehr gastfrei und jovial. Sommers und Winters hat er denselben wattierten Schlafrock aus gestreiften Stoff an. Sein Haus ist von ganz altertümlicher Fasson. Im Flur riecht es, wie sich's gehört, nach Kwas, Talgkerzen und Häuten. Das sind die zwei Gutsherren aus Turgenjews Tagebuch eines Jägers. Der Erzähler, ein junger Mann, der bereits von den neuen Ideen angehaucht ist, weilt bei Mardari Apollonowitsch zu Besuch. Sie haben beide zu Mittag gespeist und nehmen nun auf dem Balkon den Tee. Die Abendluft ist still, nur hin und wieder kommen leichte Windböen daher. Die letzte, die neben dem Hause erstarb, hat den Schall gleichmäßiger, häufiger Schläge mitgebracht, der aus der Richtung kam, wo sich die Pferdeställe befinden. Mardari Apollonowitsch, der eben die Untertasse an den Mund führen wollte, um seinen Tee zu schlürfen, hält inne, nickt mit dem Kopf und fängt an, die Schläge mit gütigem Lächeln zu begleiten. Tschucki, tschucki, tschuck. Tschucki, tschuck. Tschucki, tschuck. Es stellt sich heraus, dass im Stall der Tunichtgut-Kammerdiener Prügel bekommt. Ein Mann mit großem Backenbart, der eben erst im Rock mit langen Schößen bei Tisch servierte. Mardari Apollonowitschs Physiognomie atmet vollendete Güte. Die schäumendste Entrüstung hätte vor diesem hellen und sanften Blick nicht standgehalten. Beim Verlassen des Gutes begegnet der Erzähler dem Tu-nicht-Gut selber. Er schlendert seelenvergnügt auf der Dorfstraße, knabbert Sonnenblumenkerne und antwortet auf die Frage, weshalb er bestraft worden sei, einfach: Ganz mit Recht, Väterchen, ganz mit Recht. Bei uns wird keiner um Lappalien geprügelt. Unser Herr, solch einen Herrn gibt es im ganzen Gouvernement nicht wieder. Inmitten tiefster Stille las Avdjew den Schlusssatz zu Ende. Da habt ihr's, das alte Russland, wie es leibt und lebt. Dann fügte er noch einige ganz einfache Worte über die Leibeigenschaft hinzu und über das Ungeheuerliche einer Gesellschaftsordnung, bei der diese beiderseitige Gleichmut möglich war. Die Glocke des Pförtners Saveli ertönte für uns zum ersten Mal unerwartet und unangenehm. An jenem Tage nahm ich aus der Schule ein gewaltiges neues Erlebnis mit heim. Ich war wie vom Blitz erleuchtet. Das sind sie also, jene einfachen Worte, die nichts als die reine, ungeschminkte Wahrheit aussprechen, uns aber doch mit einem Mal hoch über den grauen Alltag emporheben und neue, breite Horizonte zeigen. Und auf diesem breiten, offenen Plan erstehen plötzlich und drängen sich bekannte Gestalten, alltägliche Erlebnisse, gewöhnliche Bilder von einem ganz neuen Lichte erhellt. Während ich aus der Schule nach Hause ging, erstand vor meinen Augen Onkel Hauptmann, Harni Luke, die Wohlgeborenen, der Karol, der Toni. Das widerspruchsvolle, sinn- und zusammenhangslose jener Erscheinungen, die mich einst peinigte, war mit einem Mal verschwunden. Tschucki, tschucki, tschuck. Was haben Sie denn, junger Mann? Was haben Sie denn? Bin ich etwa ein Ungeheuer, dass Sie mich so anstarren? Mir wurde plötzlich die elementare Naivität dieser Frage begreiflich. Onkel Hauptmann ist auch kein Ungeheuer. Er ist sogar bedeutend feiner und sympathischer als Mardari. Und doch, es steht fest, dass er den Karol bei grimmiger Kälte mit Wasser begießen ließ, und Karol selber hatte sich damit abgefunden. In mir stieg eine kochende Empörung auf, die sich zum ersten Male nicht gegen Personen richtete, sondern gegen eine Gesellschaftsordnung, die solche Verhältnisse gebar. Meine Empörung bezog sich freilich zunächst auf die Leibeigenschaft, die damals auch in Russland bereits der Vergangenheit angehörte. Immerhin traten die Sittlichkeit sozialer Einrichtungen und die Sittlichkeit der Einzelmenschen zum ersten Male als zwei verschiedene Begriffe in meinem Bewusstsein einander gegenüber. Seit jenem Tage hörte die schöne Literatur für mich auf, ein bloßer Zeitvertreib zu sein. Sie wurde zur ernsten Beschäftigung, der ich mich mit Leib und Seele ergab. Avdjew verstand es, diese geistigen Regungen in uns wachzurufen und zur hellen Flamme anzufachen. Er besaß den sicheren, inneren Takt der Jugend und Talent. Alles, was er vorlas, sprach oder tat, erhielt in unseren Augen eine besondere Bedeutung. Die Geschichte der russischen Literatur mitsamt den ehedem so langweiligen und trockenen leeren Monomachs und den Episteln des Einsiedlers trat für uns aus der nebligen Ferne heraus und wurde zum bedeutenden und wichtigen Wissensgebiet, das für die künftigen Erleuchtungen das Fundament bereitete. Die kurzen Erholungspausen zum Schluss der Stunde, wenn Avdjew das mitgebrachte Buch aufschlug, um irgendeinen Abschnitt, eine Szene, ein Gedicht vorzulesen, wurden für uns ein Bedürfnis. Seine Art zu lesen hatte nichts Gekünsteltes. Er begann stets ganz einfach, und wir merkten gar nicht, wie und wo er zum Pathos überging, das uns wie eine Reihe elektrischer Schläge erschütterte, oder zur Komik, die in der Klasse Kaskaden sonnigster Heiterkeit entfesselte. Er hatte uns eine Szene aus den Toten Seelen vorgelesen, und wir stürzten uns auf Gogol. Ganz besonders liebte er Nekrassow, und ich habe nie wieder diesen Dichter so schön vorlesen hören. Sehr bald bildeten sich zwischen Avdjew und uns einfache und innige Beziehungen heraus. Er lud uns zu sich ein, bewirtete uns an seinem Junggesellentisch mit Tee und war stets natürlich, nett und heiter. Nie ließ er uns etwa die Absicht merken, uns zu beeinflussen. Nie war er lehrhaft. Ein leichter Scherz, eine hingeworfene Frage über eine eben gelesene Erzählung von Turgenjew, Pisemski, Gontscharow Über ein Gedicht von Nekrassow, Nikitin oder Schewtschenko, all das flocht sich unmerklich, ungezwungen in die Unterhaltung. Wie Blumenduft ist mir heute noch die besondere Empfindung gegenwärtig, die ich von jedem Besuche bei Avdjev mitnahm, ein Gemisch von Liebe, Verehrung, Freude, des sich entfaltenden jungen Geistes und Dankbarkeit für diese Freude. Als ich einmal von solchen Eindrücken überwältigt, etwa um 9 Uhr abends heimging, stieß ich auf unseren Inspektor, der mir plötzlich im Seidengässchen mit seiner Blendlaterne ins Gesicht leuchtete. Mir wurde, als hätte man mich mit kaltem Wasser begossen. Ich erschrak jedoch nicht, machte auch keinen Versuch zu entfliehen, obwohl ich es gut hätte können, da ich von Weitem schon in der Dunkelheit die lange Gestalt erkannt hatte, die sich wie ein Holzpfahl steif auf mich zubewegte. Ich erinnere mich, dass mich die Begegnung seltsam und peinlich berührte, als hätte ich mich bis zu dem Moment immer noch in einem hellen Zimmer befunden und käme nun unerwartet im dunklen, schmutzigen Gässchen, Auge in Auge mit dem lästigen Gast aus einer anderen Welt zur Besinnung. Es muss in meinem Ausdruck etwas gewesen sein, was den Inspektor betroffen machte. Er brachte die Laterne näher an mein Gesicht, betrachtete mich aufmerksam und fragte: »Was haben Sie?« »Nichts, Stepan Jakowlewitsch.« »Woher?« »Von Benjamin Wassiljewitsch.« »Ich habe ihm Bücher zurückgebracht.« »So.« Und er schob weiter, wie ein flüchtiges Traumgesicht, meinen Blicken entschwindend. Nie hatten wir von Avdjev auch nur eine abfällige Bemerkung über unser pädagogisches System oder über das Abnorme unseres ganzen Schulregimes gehört. Er hatte in uns aber eine ganz neue geistige Stimmung wachgerufen, die unabsichtlich und natürlich von dem sonst auf dem Gymnasium vorherrschenden Geist abstach. Das wirkte stärker als alle Kritik. Zuweilen ergab er sich wieder dem Trunk. Einmal musste er sogar aus dem Club herausgeführt werden. Er hatte den anwesenden Gästen verschiedene, allerdings sehr lustige Impertinenzen zu sagen begonnen, das rief Empörung hervor und er wurde aus dem Saal gewiesen. Doch auch dabei benahm er sich, wie man erzählte, so amüsant, dass sowohl der Vorstand wie das Publikum lachen mussten. Und am anderen Tage flatterten seine Charakteristiken und Wortspiele im Städtchen herum wie eine Schar loser Vögel. Am nächsten Clubabend erschien er wieder, wie wenn nichts geschehen wäre. Elegant, klug, ernst, und niemand wagte an den neulichen Skandal zu erinnern. Auf Promenaden, bei schönem Wetter, wenn die ganze Stadt auf die Chaussee strömte, um sich mit gutem Anstand vor dem Schlagbaum zu ergehen, pflegte Avdjev von einer Gruppe zur anderen zu wandern und wurde als allgemeiner Liebling überall freundlich begrüßt. Die Damen zumal waren von ihm ganz begeistert. Ihnen gegenüber vergaß er sich selbst im trunkenen Zustand nie. Die Männer ihrerseits suchten, seine Exzesse zu vergessen. Was wollen sie tun? Er ist nun einmal ein Mensch mit einer satirischen Ader, hatte der kommandierende General gesagt, mit dessen Frau Avdjev intim befreundet war. Das ganze Provinzstädtchen nahm diesen Spruch als eine Art Patent hin, wodurch das Betragen des interessanten Gymnasialprofessors legitimiert wurde. Anderen hätte man das, was man Avdjev hingehen ließ, natürlich nicht so glatt hingehen lassen. Kein anderer hätte aber auch all dies so keck, so lustig und witzig anzubringen gewusst. Ein Mensch mit einer satirischen Ader durfte sich das schon leisten. All dies kam selbstverständlich auch den Schülern zu Ohren. Sie erzählten einander über die Skandalaffären aus dem Club nach Berichten von Augenzeugen und wiederholten mit Entzücken Witze und Wortspiele ihres Lieblings. Manchmal erschien all das auch mir interessant und schön. Ich träumte zuweilen davon, selbst einmal solch ein Provinzsatiriker zu werden, der von den einen gefürchtet, von den anderen geliebt, von allen im Grunde geachtet wird, weil er seinerseits niemanden fürchtet und mit seinen Streichen wenigstens den starren Sumpf des gesellschaftlichen Lebens einigermaßen aufpeitscht. Ich konnte mich aber doch mit dem Gedanken nicht aussöhnen, dass man Avdjev aus dem Club hinausgeführt habe und dass viele sich befugt hielten, ihn einen Trunkenbold zu nennen. Ende von Abschnitt 31.